Abschnitt 11 aus Die Frau in Weiß, Band 1 von Wilkie Collins, übersetzt von Marie Scott. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Die Aussage Walter Hartwrights in Clemens Inn zu London, Teil 13. Eine halbe Stunde später war ich wieder im Hause angelangt und unterrichtete Miss Halcombe von allem, was sich zugetragen hatte. Sie hörte mir von Anfang bis zu Ende mit einer ununterbrochenen Aufmerksamkeit zu, die bei einem Weibe ihres Temperamentes und ihrer Gemütsbeschaffenheit der größte Beweis davon war, dass die Erzählung einen ernstlichen Eindruck auf sie mache. »Mein Herz erfüllt sich mit bangen Zweifeln«, war alles, was sie sagte, nachdem ich geendet. »Mein Herz erfüllt sich mit bangen Zweifeln für die Zukunft.« »Die Zukunft«, meinte ich, »mag von dem Gebrauche abhängen, den wir von der Gegenwart machen. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass Anna Catherick weniger zurückhaltend in ihrer Unterhaltung mit einer Dame sein würde, als sie es gegen mich war. Wenn Miss Fairley, daran ist keinen Augenblick zu denken«, unterbrach mich Miss Halcombe auf ihre entschiedenste Weise. »Dann lassen Sie mich vorschlagen«, fuhr ich fort, »dass Sie selbst mit Anna Catherick sprechen und ihr Vertrauen zu gewinnen suchen.« »Was mich betrifft, so mag ich nicht daran denken, das arme Geschöpf zum zweiten Male so zu erschrecken, wie ich es leider schon einmal getan. Haben Sie irgendetwas dagegen, mich morgen nach dem Gehöfte zu begleiten?« »Durchaus nicht. Ich will gehen, wohin es sei, und tun, was es sei, um Laura zu dienen.« »Wie nannten Sie den Ort?« »Sie müssen ihn ganz gut kennen. Er heißt Todd's Ecke.« »Allerdings, Todd's Ecke ist eins von Mrs. Fairleys Gehöften. Unsere Milchmagd hier ist die zweite Tochter des Pächters. Sie geht sehr häufig nach dem Gehöfte und mag vielleicht etwas gehört oder gesehen haben, das uns von Nutzen sein dürfte zu wissen. Soll ich mich gleich versichern, ob sie da ist?« Sie klingelte und befahl dem Diener, nachzusehen, ob sie da sei. Er kam mit der Nachricht zurück, dass die Milchmagd nach dem Gehöfte gegangen sei. Sie sei seit 3 Tagen nicht dort gewesen und die Haushälterin habe ihr Erlaubnis gegeben, den Abend auf ein paar Stunden nach Hause zu gehen. »Ich kann morgen mit ihr sprechen«, sagte Miss Halcombe, als der Diener das Zimmer verlassen hatte. »Inzwischen lassen Sie mich wohl verstehen, welchen Zweck wir bei meiner Unterredung mit Anna Catherick im Auge haben. Hegen Sie selbst keinen Zweifel darüber, dass es Sir Percival Glyde war, der Sie in die Irrenanstalt schaffte?« »Auch nicht den Schatten eines Zweifels. Das einzige Geheimnis, was uns noch zu lösen übrig bleibt, ist das Geheimnis seines Beweggrundes dazu. Wenn man den großen Unterschied zwischen seiner Stellung im Leben und der ihrigen bedenkt, welcher jeden Gedanken selbst an die entfernteste Verwandtschaft zwischen ihnen ausschließt, so ist es von der größten Wichtigkeit, gesetzt sogar, dass ihr Zustand wirklich Aufsicht und Haft erheischte, zu wissen, warum er die ernstliche Verantwortlichkeit auf sich geladen haben sollte, sie in Gewahrsam bringen zu lassen. In eine Privatirrenanstalt, glaube ich, sagten Sie?« »Ja, in eine Privatirrenanstalt, wo eine Summe für ihre Aufnahme und ihren Unterhalt bezahlt werden musste, welche eine arme Person nicht erschwingen konnte.« »Ich sehe, wo der Zweifel liegt, Mr. Hartwright, und verspreche Ihnen, dass derselbe gelöst werden soll, gleich viel, ob Anna Catherick uns morgen dazu behülflich ist oder nicht. Sir Percival Glyde soll nicht lange im Hause sein, ohne Mr. Gilmore sowohl wie mich zufriedenzustellen.« »Die Zukunft meiner Schwester ist die höchste Sorge meines Lebens, und ich habe hinreichenden Einfluss auf sie, um die Macht zu besitzen, dieselbe in Bezug auf ihre Heirat zu bestimmen.« Wir trennten uns für diese Nacht. Nach dem Frühstücke folgenden Morgens stellte sich unserem sofortigen Aufbrechen nach dem Gehöfte ein Hindernis entgegen, das mir in den Ereignissen des Abends gänzlich entfallen war. Es sollte dies mein letzter Tag in Limeridge House sein, und es war daher notwendig, so wie die Briefe ankamen, Miss Halcombes Rat zu befolgen und Mr. Fairley zu bitten, mein Engagement einen Monat verkürzen zu dürfen, in Rücksicht auf unvorhergesehene Umstände, welche meine Rückkehr nach London notwendig machten. Glücklicherweise, um dieser Entschuldigung wenigstens äußerlich den Anschein der Wahrheit zu geben, brachte die Post mir diesen Morgen zwei Briefe von Freunden in London. Ich nahm sie sofort auf mein Zimmer und schickte den Diener mit meiner Empfehlung an Mr. Fairley und ließ ihn fragen, wann ich ihn in einer Geschäftsangelegenheit sprechen dürfte. Ich erwartete, des Mannes Rückkehr, ohne mich im Allergeringsten darüber zu beunruhigen, wie sein Herr möglicherweise mein Ersuchen aufnehmen werde. Ich musste fort, ob nun mit Mr. Fairleys Bewilligung oder ohne dieselbe. Das Bewusstsein, jetzt den ersten Schritt auf diesem öden Wege getan zu haben, der hinfort mein Leben von Miss Fairleys Leben trennen sollte, schien mich gegen alles andere, was mich betraf, abgestumpft zu haben. Ich war fertig mit meinem empfindlichen, armen Mannesstolze, fertig mit allen kleinen Künstlereitelkeiten. Keine Impertinenz von Mr. Fairley, falls es ihm gefallen sollte, impertinent zu sein, konnte mich jetzt verletzen. Der Diener kehrte mit einer Botschaft zurück, auf die ich nicht unvorbereitet war. Mr. Fairley bedauerte, dass der Zustand seiner Gesundheit gerade an diesem Morgen derart sei, dass er ihn aller Hoffnung beraube, das Vergnügen zu haben, mich zu sehen. Er bitte mich daher, seine Entschuldigungen entgegenzunehmen und ihm gütigst meine Wünsche brieflich mitzuteilen. Ich hatte während der 3 Monate meines Aufenthaltes im Hause in verschiedenen Zwischenräumen ähnliche Botschaften erhalten. Während dieser ganzen Zeit war Mr. Fairley hoch erfreut gewesen, mich zu besitzen, aber niemals wohl genug, um mich ein zweites Mal zu sehen. Der Diener trug jedes neue Paket beendeter Zeichnungen mit einer achtungsvollen Empfehlung zu seinem Herrn und kehrte mit leeren Händen und Mr. Fairleys bester Empfehlung, freundlichem Danke und aufrichtigem Bedauern zurück, dass der Zustand seiner Gesundheit ihn noch immer zum einsamen Gefangenen auf seinem Zimmer mache. Die Sache hätte nicht befriedigender für beide Teile eingerichtet werden können. Es wäre schwer zu entscheiden, wer von uns beiden Mr. Fairleys gefälligen Nerven die größte Dankbarkeit schuldete. Ich setzte mich sofort und schrieb den Brief, indem ich mich so höflich, deutlich und kurz wie möglich ausdrückte. Mr. Fairley übereilte sich nicht mit der Antwort. Es verging beinahe eine Stunde, ehe mir dieselbe überbracht wurde. Sie war mit sehr schöner, regelmäßiger und zierlicher Handschrift, mit veilchenfarbener Dinte auf Briefpapier geschrieben, das so glatt wie Elfenbein und beinahe so steif wie Pappe war, und lautete wie folgt: Mr. Fairleys Empfehlungen an Mr. Hartwright. Mr. Fairley fühlt sich durch Mr. Hartwrights Anliegen mehr überrascht und getäuscht, als er in seinem gegenwärtigen Gesundheitszustande zu beschreiben vermag. Mr. Fairley ist kein Geschäftsmann, aber er hat seinen Haushofmeister, der ein Geschäftsmann ist, befragt, und derselbe bestätigt seine Ansicht, dass Mr. Hartwrights Wunsch, seinen Kontrakt zu brechen, durch keine Art von Notwendigkeit zu rechtfertigen ist, außer etwa in einem Falle von Leben und Tod. Wenn Mr. Fairleys hohe Schätzung der Kunst und ihrer Jünger, die ihm in seinem leidenden Dasein Trost und Glück gewähren, leicht zu erschüttern wäre, so würde Mr. Hartwrights gegenwärtiges Verfahren sie erschüttert haben. Doch ist dies nicht der Fall, außer in Bezug auf Mr. Hartwright selbst. Nachdem Mr. Fairley seine Meinung ausgesprochen, das heißt insofern sein heftiges, nervöses Leiden ihm erlaubt, überhaupt irgendetwas auszusprechen, bleibt ihm nichts weiter hinzuzufügen übrig, als seinen Entschluss in Bezug auf das an ihn ergangene, höchst irreguläre Ersuchen mitzuteilen. Da Mr. Fairleys Zustand die vollkommenste Ruhe des Körpers und Gemütes fordert, so will er Mr. Hartwright nicht erlauben, diese Ruhe dadurch zu stören, dass er unter Verhältnissen in seinem Hause bliebe, welche für beide Teile im höchsten Grade aufregend sein würden. Demzufolge leistet Mr. Fairley Verzicht auf sein Recht der Verweigerung, ausschließlich in Rücksicht auf die Erhaltung seiner eigenen Ruhe, und benachrichtigt Mr. Hartwright, dass er gehen mag. Ich legte den Brief zusammen und zu meinen übrigen Papieren. Es hatte eine Zeit gegeben, wo ich ihn als eine Beleidigung geahndet hätte, jetzt nahm ich ihn als eine geschriebene Entlassung auf. Ich hatte ihn mir aus dem Sinne geschlagen, ja, fast aus dem Gedächtnisse verloren, als ich ins Frühstückszimmer hinunterging, um Miss Halcombe zu sagen, dass ich bereit sei, mit ihr nach dem Gehöfte zu gehen. »Hat Mr. Fairley Ihnen eine befriedigende Antwort gegeben?« frug sie, als wir das Haus verließen. »Er hat mir zu gehen erlaubt, Miss Halcombe.« Sie schaute schnell zu mir auf und nahm dann zum ersten Male, seit ich sie kannte, von selbst meinen Arm. Keine Worte, die sie hätte sprechen können, hätten mir auf so zartfühlende Weise ihr Verständnis der Manier, wie man mir die erbetene Erlaubnis gestattet, ausgedrückt und zugleich, dass sie mir ihre Teilnahme nicht aus Herablassung, sondern aus Freundschaft bot. Ich hatte des Mannes impertinenten Brief nicht gefühlt, aber des Weibes abbittende Güte fühlte ich tief. Auf unserem Wege nach dem Gehöfte kamen wir überein, dass Miss Halcombe allein ins Haus gehen und ich in einer Entfernung draußen warten sollte, so dass man mich nötigenfalls rufen könne. Wir nahmen dies Verfahren aus Besorgnis an, dass meine Gegenwart nach dem, was sich gestern Abend auf dem Kirchhofe ereignet hatte, vielleicht die nervöse Furcht in Anna Catherick wieder erwecken und sie doppelt argwöhnisch gegen das Entgegenkommen einer ihr völlig fremden Dame machen möge. Miss Halcombe verließ mich in der Absicht, zuerst mit der Frau des Pächters zu sprechen, deren Bereitwilligkeit ihr auf jede mögliche Weise zu helfen sie sich versichert hielt, während ich unfern des Hauses auf sie wartete. Ich war ganz darauf vorbereitet, ziemlich lange warten zu müssen. Zu meinem Erstaunen aber waren kaum 5 Minuten verflossen, als Miss Halcombe schon wieder zurückkehrte. »Weigert sich Anna Catherick, sie zu sehen?« frug ich erstaunt. »Anna Catherick ist fort«, erwiderte Miss Halcombe. »Fort?« »Fort mit Mrs. Clemens. Beide verließen das Gehöft heute Morgen um 8 Uhr.« Ich konnte kein Wort sagen. Ich konnte nur fühlen, dass unsere letzte Aussicht auf Entdeckung des Geheimnisses mit ihnen geschwunden war. »Alles, was Mrs. Todd über ihre Gäste weiß, habe ich erfahren«, fuhr Mrs. Halcombe fort, »und es lässt mich wie sie im Dunkeln. Sie kamen beide gestern Abend, nachdem sie sie verlassen, wohlbehalten zurück und brachten den ersten Teil des Abends wie gewöhnlich mit Mrs. Todds Familie zu. Aber gerade vor dem Nachtessen erschreckte Anna Catherick sie alle, indem sie ohnmächtig wurde.« Sie hatte an dem Tage ihrer Ankunft auf dem Gehöfte einen Anfall ähnlicher Art gehabt und Mrs. Todd hatte es damals auf etwas geschoben, was sie in unserer Ortszeitung gelesen, welche sie einen Augenblick vorher vom Tische genommen hatte. »Weiß Mrs. Todd, welche besondere Stelle in der Zeitung sie so erregte?« frug ich. »Nein«, entgegnete Miss Halcombe, »sie hatte sie durchgesehen und nichts darin gefunden, was irgendjemanden erregen könnte.« Ich bat indessen um die Erlaubnis, die Zeitung ebenfalls zu sehen, und schon auf der ersten Seite sah ich, dass der Redakteur Stoff zu seinen Neuigkeiten aus unseren Familienangelegenheiten geschöpft und unter anderen Tagesneuigkeiten die Verlobung meiner Schwester bekannt gemacht hatte, welche er den Londoner Zeitungen und Vermählungen in der vornehmen Welt entlehnte. Ich schloss demnach sogleich, dass dies die Stelle gewesen, die einen so heftigen Eindruck auf Anna Catherick gemacht hatte, und es schien mir außerdem hierin die Veranlassung des Briefes zu liegen, den sie am folgenden Tage nach unserem Hause schickte. In beiden Fällen liegt nicht der geringste Zweifel vor, aber was hörten Sie über Ihren gestrigen Ohnmachtsanfall? Nichts. Die Ursache desselben ist ein vollkommenes Geheimnis. Es war niemand Fremdes im Zimmer. Der einzige Besuch war der unserer Milchmagd, die, wie ich Ihnen schon sagte, eine Tochter von Mrs. Todd ist. Und die Unterhaltung, die gewöhnliche, über Ortsneuigkeiten. Sie hörten sie anscheinend ohne die geringste Ursache einen Schrei ausstoßen und sahen sie dann bis zum Tode erbleichen. Mrs. Todd und Mrs. Clemens brachten sie oben hinauf und Mrs. Clemens blieb bei ihr. Man hörte sie bis spät nach der gewöhnlichen Schlafenszeit zusammen sprechen und ganz früh heute Morgen nahm Mrs. Clemens Mrs. Todd beiseite und überraschte sie über alle Beschreibung mit der Ankündigung, dass sie sie verlassen müssten. Die einzige Erklärung, welche Mrs. Todd aus ihrer Freundin herausbringen konnte, war, dass sich etwas ereignet habe, woran niemand auf dem Gehöfte die Schuld trage, das aber so ernster Natur sei, dass Anna Catherick infolgedessen Limeridge zu verlassen beschlossen habe. Es war nutzlos, auf deutlichere Erklärungen zu dringen. Mrs. Clemens schüttelte nur den Kopf und bat, dass man sie um Anna Catherick's Willen nicht ferner befragen wolle. Alles, was sie wiederholen konnte, wobei man sah, dass sie selbst ernstlich bewegt war, bestand darin, dass Anna abreisen und sie dieselbe begleiten und den Ort, nach dem sie sich jetzt hinwenden würden, jedermann ein Geheimnis bleiben müsse. Ich verschone Sie mit der Erzählung von Mrs. Todds gastfreundlichen Vorstellungen und Weigerungen. Dieselben endeten damit, dass sie mit beiden vor mehr als 3 Stunden nach der Eisenbahnstation fuhr. Sie versuchte unterwegs alles Mögliche, um sie zu bewegen, sich deutlicher auszusprechen, aber ohne allen Erfolg. Und sie fühlte sich so verletzt und beleidigt durch die rücksichtslose Hast ihrer Abreise und den unfreundlichen Mangel an Vertrauen zu ihr, dass sie sie vor der Station absteigen ließ, ohne ihnen Adieu gesagt zu haben. Das ist genau, was sich zugetragen hat. Suchen Sie in Ihrem Gedächtnis, Mr. Hartwright, und sagen Sie mir, ob sich gestern Abend auf dem Begräbnisplatze irgendetwas ereignet hat, das diese sonderbare Abreise der beiden Frauen heute Morgen erklären könnte. Ich möchte mir erst die seltsame Veränderung in Anna Catherick erklären, welche die Leute auf dem Gehöfte erschreckte, mehrere Stunden nachdem sie und ich auseinandergegangen waren und nachdem Zeit genug verflossen, um sich von irgendeiner Aufregung, die ich das Unglück hatte, ihr zu verursachen, zu erholen. Haben Sie besonders gefragt, worüber man sich eben im Zimmer unterhielt, als sie ohnmächtig wurde? Ja. Aber Mrs. Todds Aufmerksamkeit scheint gestern Abend während der Unterhaltung in ihrem Wohnzimmer zum Teil durch ihre häuslichen Angelegenheiten in Anspruch genommen gewesen zu sein. Sie konnte mir bloß sagen, dass es eben die Neuigkeiten waren, womit sie vermutlich meinte, dass sie sich alle wie gewöhnlich unterhielten. »Das Gedächtnis der Milchmagd mag besser sein als das Ihrer Mutter«, sagte ich. »Vielleicht wäre es gut, Miss Halkamp, wenn Sie mit dem Mädchen redeten, sobald wir nach Hause kommen.« Miss Halkamp handelte, so wie wir im Hause anlangten, nach meinem Vorschlage. Sie führte mich nach den Nebengebäuden herum, und wir fanden das Mädchen in der Milchkammer, wo sie mit bis an die Achseln aufgestreiften Ärmeln eine Milchschale ausspülte und fröhlich bei ihrer Arbeit sang. »Ich bringe diesen Herrn, um ihm deine Milchkammer zu zeigen, Hannah«, sagte Miss Halkamp. »Sie ist eine von den Sehenswürdigkeiten des Hauses und macht dir alle Ehre.« Das Mädchen errötete, machte einen Knicks und sagte verlegen, sie hoffe, dass sie immer ihr Möglichstes tue, um alles hübsch, sauber und ordentlich zu halten. »Wir kommen eben von deines Vaters Hause her«, fuhr Miss Halkamp fort. »Du warst gestern Abend dort, wie ich höre, und fandest Besuch vor?« »Ja, Miss.« »Eine der Anwesenden wurde ohnmächtig, wie man mir erzählt hat. Wurde irgendetwas erzählt oder getan, das sie erschrecken konnte? Du erzähltest doch nicht etwa irgendetwas Fürchterliches, wie?« »Oh nein, Miss«, sagte das Mädchen lachend, »wir sprachen nur von den Neuigkeiten.« »Deine Schwestern erzählten dir die Neuigkeiten von Todds Ecke vermutlich.« »Ja, Miss.« »Und du erzähltest ihnen dafür die Neuigkeiten in Limeridge House?« »Ja, Miss. Und ich weiß es ganz gewiss, dass nichts gesagt wurde, was das arme Geschöpf erschrecken konnte, denn ich sprach gerade in dem Augenblicke, wo ihr unwohl wurde. Mir wurde ganz schlecht zumute, als ich es sah, Miss, da ich noch niemals jemanden habe ohnmächtig werden sehen.« Ehe Miss Halkamp ihr noch fernere Fragen vorlegen konnte, wurde sie abgerufen, um an der Tür einen Korb mit Eiern entgegenzunehmen. Als sie uns verließ, flüsterte ich Miss Halkamp zu, »Fragen Sie sie, ob sie gestern Abend zufällig erwähnte, dass Besuch in Limeridge House erwartet werde.« Miss Halkamp bedeutete mich mit einem Blicke, dass sie mich verstanden, und tat die Frage, sowie das Milchmädchen zurückkehrte. Oh ja, Miss, ich erwähnte das, sagte das Mädchen ganz einfach, die Neuigkeiten von dem erwarteten Besuch und von dem Falle mit der scheckigen Kuh waren alles, was ich Ihnen zu erzählen hatte. »Hast du Namen genannt? Hast du gesagt, dass wir Sir Percival Glyde am Montag erwarten?« »Ja, Miss. Ich erzählte, dass Sir Percival Glyde am Montag kommen werde. Ich hoffe, es war nichts Böses darin und dass ich kein Unheil damit angerichtet habe.« »Oh nein, nichts Böses. Kommen Sie, Mr. Hartwright, wir werden Hannah im Wege sein, wenn wir sie noch länger bei der Arbeit stören.« So wie wir wieder allein waren, standen wir still und sahen einander an. »Zweifeln Sie jetzt, Miss Harcamp? Sir Percival Glyde soll meinen Zweifel entweder beseitigen oder Laura Fairley niemals seine Frau werden.« Ende von Abschnitt 11. Gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 16. Januar 2024.